Hey, dich kenne ich doch. Du bist der Sohn vom DNA-Magenmann. Ja, genau der. Woher weißt du das? Dinge stinkt.